Diefenbachstraße, Montag. Vor 2 Tagen ist mir ein Kinderwagen hier aufgefallen, der neben der Zelle abgestellt war. Er hatte ein türkisfarbenes Design mit orangefarbenen Quadraten drauf. Auf den Quadraten lustige Mädchenbärchen und Jungbärchen mit Hütchen und Schleifchen. Dieser Kinderwagen wurde entfernt und ersetzt durch ein anderes Modell, auch mit Bärchenmuster. Der Künstler ist bekannt, das ist ein echter Jim Hensons Entwurf, den er Bears in the Big Blue House nennt. Wie man leicht vermuten kann, ist der Kinderwagen blau mit gelben Quadraten und, wie gesagt, auch hier lustigen farbfrohen Bärchen drauf. In der Zelle eine leere Wodkaflasche und ein paar Fruchtfliegen. Ansonsten hier in der Diefenbachstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi!